Wir haben in gutem Glauben gehandelt, indem wir die Heimat verteidigt haben. Ich kann nur von uns sprechen. Ich kann denn von den Amerikanern nicht sagen, von uns kann ich sagen, dass wir in dem Glauben gehandelt haben, unsere Heimat verteidigen zu müssen. Und was uns auch, weil ich eben schon sagte, das erste Mal war, dass der Feind wirklich in unser Land hineinkam. Und das hat uns auch immer wieder den Mut gemacht und den Willen dazu, zu verteidigen. Das war das eine. Und das Durchhalten, das war auf der anderen Seite die Kameradschaft miteinander. Zu Unrecht schmäht man eure Namen, denn ihr wart die tapfersten Soldaten. In eisigen Winden und im Wüstensand, die Freiheit im Herzen für unser Land. Im großen Weltkrieg seid ihr geblieben, viele mussten der roten Hand erliegen. Doch weltweit man an euch noch gedenkt, jeder die deutschen Soldaten kennt. Unser Nachruf gilt den Ahnen, die nun bei der großen Armee verweilen, und soll alle Völker mahnen, die das deutsche Schicksal teilen. Das gibt es im zivilen Leben der Form nicht, dass man monatelang oder jahrelang in einer Einheit, einem Verband zusammengehört, lebt monatelang in der Erde, in Bunker und so weiter, kämpft, hilft einander und ist aufeinander angewiesen. Sie ließen ihre Liebe einst zurück und sahen nie mehr ihr Familienglück. Standen so oft mit dem Rücken zur Wand und heute aus den Köpfen verbannt. Unser Nachruf gilt den Ahnen, die nun bei der großen Armee verweilen, und soll alle Völker mahnen, die das deutsche Schicksal teilen. Heimatland, der Nachruf soll erschallen, das Andenken hält allen Stürmen stand. Unser Nachruf